See us through these glasses, finding all your babies. And think of how it's nothing that's when I knew of my dream. Can you back to nothing and your thoughts is all you see? Can we see through the challenge to be guided on your feet? You see how I'm convincing, got me all sick. You shed our details on us for my meal of memory. Repent of me, my good one, on the controlling mouse. I'm some of my master's spirit, the spirit I can't mouse. Status of prestige, macht und obliegen. Ja, das ist das, was in dem dieser Gott verlangt will. Status of prestige, macht und obliegen. Ja, das ist das, was in diese Welt zusammenfällt. Ich sehe euch da oben, sitze im Haus, schaut ihr mich an. Ich weiß genau, was ihr jetzt nicht gewinnt, dass er nichts kann. Ich sehe mir den Lärmstab, den Pierce und Zettoviert. Ich sehe mir nicht mal im Mensch, wie oft es nicht kapiert. Status und Prestige, Macht und auch mehr Geld. Ja, das ist das, was in dieser gottverdammten Welt. Status und Prestige, Macht und auch mehr Geld. Ja, das ist das, was in diese Welt zusammenfällt. Status und Prestige, Macht und auch mehr Geld. Ja, das ist das, was in dieser gottverdammten Welt. Status und Prestige, Macht und auch mehr Geld. Ja, das ist das, was in diese Welt zusammenfällt.